und Serrano y Sanz. Mehr noch als eine Industriegesellschaft war das jüdische Viertel von Saragossa eine Bankinstitution, wie der Tempel von Jerusalem, die den größten Teil des Kapitals der Christen verwaltete. Dafür bedienten sich die Juden der Pacht oder der Steuern, eine Art Verträge, die anstelle der jetzigen Gemeindeschuldtitel standen und die von den aragonischen Gemeindeverwaltungen zur Deckung außerordentlicher Ausgaben oder zur Ausgleichung des Defizits begehrt waren. Das hebräische Viertel von Saragossa gab viele von diesen Schuldverschreibungen aus, wofür die Einwilligung des Königs oder seines Stellvertreters erforderlich war, weil das Judentum unter der Schirmherrschaft des Monarchen stand und dieser übte über sie Vormundschaftsfunktion aus. Genannte Pachten oder Steuern wurden durch Verkauf, Vererbung oder andere Titel übertragen und waren zeitlich unbegrenzt. Der Zinssatz betrug im 15. Jahrhundert im Allgemeinen 1 von 15 des Kapitals, obschon es Fälle gab, in denen 1 von 10 bezahlt wurde. Für die Ausgabe oder Schaffung eines solchen Pacht- oder Steuervertrages durch das hebräische Viertel benötigte man die Zustimmung einer Junta, bestehend aus allen Familienvorständen, die zusammen mit dem Gouverneur und dem Schlüsselmeister unter dem Vorsitz eines königlichen Kommissars der maurischen und jüdischen Gemeinden zustande kam. Wenn eine Anleihe einmal gebilligt und der Käufer des Pacht- und Steuervertrages gefunden war, wurde die entsprechende öffentliche Akte dafür aufgesetzt. Alle sozialen Schichten von Saragossa lebten größtenteils von den Zinsen des Geldes, das sie den Juden gegeben hatten im Tausch für die Pacht- und Steuerverträge, derart, dass an den für die Bezahlung durch den jüdischen Schlüsselmeister bestimmten Tagen vor diesem Edelleute, Ritter, Kleriker, Pater aller religiösen Orden, Vertreter der Nonnen, Verwalter von Pfarreien, Witwen und Jungfrauen erschienen. Beim Durchlesen dieser Beschreibung aus dem 15. Jahrhundert kann man nicht umhin zu glauben, dass sich seitdem nichts geändert hat, wenn es sich um Juden und ihre Wirtschaftssysteme handelt. Während der 70er bis 80er Jahre in Chile unter der Kontrolle der Wirtschaftler der Chicago-Schule des Juden Milton Friedman haben alle von den Zinsen und den Kapitalanleihen gelebt, indem sie aufhörten zu produzieren und zu arbeiten, so dass sich das ganze Land in eine nicht wieder gutzumachende Weise verschuldete. Der Wucher hatte mit den Edelmännern und den Tapferen aufgeräumt und mit dem, was von diesem geblieben war. Die Juden gelangten überall hin mit ihrem Aussatz. In Persien, in Ägypten haben sie im 9. und 10. Jahrhundert ihre Banken eröffnet, wohin sich Wesire und Patriarchen wandten, um sich in ihrer Bedrängnis zu verschulden. Dies kann man in Wiedererstehung des Islam lesen. Metternich sagte zu Recht, jede Nation hat die Juden, die sie verdient. Spanien und Amerika hatten die Separden, Sepharin, von Sepharad und die Maranen, außerdem die Huetas von Mallorca. Deutschland wird die Aschkenasis gehabt haben, Sephardim und Aschkenasis hassen sich von ganzem Herzen. Die Maranen. Schon Don Francisco de Quevedo hatte von den Juden behauptet, dass sie im Wesentlichen Atheisten sind, höchstens noch Goldanbeter. Sie warten in Wirklichkeit gar nicht auf den Messias, sondern was sie erstreben ist, sich als Juden zu erhalten und die Zerstörung der nichtjüdischen Völker zu erleben, die in Irrlehren und Rivalitäten verwickelt sind. Das weltliche Wachstum ist ihr höchstes Ziel, die Heimtücke ihr Mittel. Sie schließen sich zusammen wie Feuerstein und Eisenstahl, um sich zu bekämpfen, zu verprügeln und in Stücke zu reißen, bis die Funken sprühen gegen die Welt, um eine Sekte des Geldes zu gründen, den Namen Atheist in Geldmacher verwandelnd. Somit ist der spanische Maraner ein unauffälliger Jude, der heimlich im Gewande und mit der Zunge der Christen handelt. In Italien des 16. Jahrhunderts hatte Marane die Bedeutung des Juden, der nachdem er getauft worden war, in Guten oder im Bösen zum Judentum zurückkehrte. Die Italiener behaupten, dass das Wort mit dem geflüchteten und ausgewiesenen Juden aus Spanien gekommen sei. In Spanien und Portugal ist diese Vokabel schon seit vielen Jahrhunderten in Gebrauch. Caro Baroja bezieht sich hierbei auf eine Verwandtschaft mit dem Wort Mara, das heißt sich widersetzen, und mit Maranatha, also Bannfluch. Aber Cecil Roth behauptet, dass der Ausdruck vom Hebräischen Marat Ayin stammt, das Augenschein angesichts bedeutet, das heißt nur äußerlich Christ sein. Aber auch aus dem Arabischen Murain, heuchlerisch. Die Vokabel Marane wird auf das Schwein angewendet und dies seit Anfang des Mittelalters in Spanien. Im 16. Jahrhundert wendet man es auf die Juden an, damit den enormen Hass des spanischen Volkes auf die Bekehrten ausdrückend, in denen sie unehrliche Leute sahen. Es kann auch damit zusammenhängen, dass es den Juden verboten ist, Schweinefleisch zu essen, obwohl die Bekehrten davon am Tage Sabbat befreit waren. Bis zur maurischen Invasion im Jahre 711 unserer Zeitrechnung, begünstigt von den Juden, war es das große Problem der Westgoten, das Scheitern der Bekehrung der Juden. Laut einer Theorie gab es eine besondere Zeremonie zur Annullierung des christlichen Gelübdes am Vortage des Tages der Versöhnung. Der Dienst des Kol Nidre, hebräisch alle Gelübde, soll zugunsten der spanischen Krypto-Juden eingeführt worden sein, um sie gegen jeglichen Kompromiss zur Befolgung des christlichen Glaubens abzuschirmen. Die jüdischen Gemeindemitglieder verhüllten ihr Haupt mit dem Talit, einer Art Stola, damit die Krypto-Juden unter ihnen nicht erkannt werden sollten. Die eingangs erwähnten Abayanim, also Übertreter, sind als eine heimliche Anspielung auf die Iberer zu deuten. Während der maurischen Invasion stellten sich die Juden und Maranen sogleich auf ihre Seite und verrieten, wie es bei ihnen Brauch, die Westgoten, die ihnen im Anfang in guten Glauben Aufnahme gewährt hatten. Man sagt, dass dieser Verrat ausschlaggebend für die Niederlage war. Die Mauren nahmen sie nun ihrerseits auf. Danach, besonders mit der Ankunft der muselmanischen Puritaner Almoravides, die gerufen worden waren, um den Vormarsch der nordischen Westgoten im Jahre 1148 aufzuhalten, endete für die Juden des Kalifats Cordoba das goldene Zeitalter. So sind die mit Gewalt zum Islam Bekehrten, die Dunme, so bekannt geworden in Saloniki und der Türkei, wohin sie auswanderten. Sie waren es, die nach Jahrhunderten die Bewegung »Die jungen Türken« ins Leben gerufen haben, die die Tradition jenes Landes zerstörten, es 1913 modernisierten.